die Notbremse ziehen, damit es dabei bleibt. Doch sie hakt oder klemmt, Zeit und Leben rauschen weiter. Orte, Menschen, Gefühle vermehren sich neu und ändern sich. Halt die Welt an, ich will aussteigen, stellen mein Licht, ich will weiter drehen. Ich denke, ich hab gefunden, was ich will. Bleib so mein Leben, halte bitte still. Doch ich hab wenig Einfluss, meine Macht ist nur begrenzt. Orte, Menschen, Gefühle vermehren sich neu und ändern. Ich will aufsteigen, stehen bleiben, nicht, ich bin weiter drin. Halt sie an. Ich will aufsteigen, stehen bleiben, nicht, ich bin weiter drin. Und warum sind eigentlich immer die Orte, die ich zum Leben brauche? Finde ich halt, wenn die Welt sich ständig weiter dreht. Veränderungen im gefühlten Sekundentakt und mit ihnen bröckelt Stabilität. Heute Morgen mag ich mich, so wie ich bin. Ich den Stein und die Seele und das Spiegelbild. Doch ist der Stein wohl zu weich, denn schon morgen erkenn ich mich nicht mehr. Orte, Menschen, Gefühle vermehren sich neu und ändern. Ich will aussteigen, stehen bleiben, nicht, ich bin weiter drin. Halt sie an. Ich will aussteigen, stehen bleiben, nicht, ich bin weiter drin. Und warum sind eigentlich immer die Orte, die ich zum Leben brauche? Hoffen ich halt, wenn die Welt sich ständig weiter dreht. Veränderungen im gefüllten Sekundentakt und mit ihnen bröckelt Stabilität.